Von dem Sampler Black Hole Styles des Big Dada Labels, ein Sublabel des gerade erwähnten Ninja Tune Labels. Wenn man kreativen, neuartigen Brithouse sucht, ist man hier an einer der ersten Adressen. Wir hörten New Flesh for Old mit dem Stück Variations. Interessant ist, dass Megastars wie Massive Attack aus Bristol auch mit Hip-Hop angefangen haben. Wild Bunch hieß das lose Kollektiv aus Graffiti-Artisten, Rappern, Hip-Hop-DJs. Dass Massive Attack immer noch ihre Roots im Hip-Hop haben, aber zu Recht eine der Innovatoren des Brit-Hop, vor allem des Trip-Hop sind, zeigt das Titelstück ihrer letzten CD Mezzanine, sowie Massive Attack rappt keiner, und das macht sie auch wirklich sehr, sehr eigen.